Lassen sind wir doch wie verirrte Kinder im Walde. Wenn du vor mir stehst und mich ansiehst, was weißt du von den Schmerzen, die in mir sind? Und was weiß ich von den deinen? Und wenn ich mich vor dir niederwerfen würde und weinen und erzählen, was wüsstest du von mir mehr als von der Hölle? Wenn dir jemand erzählt, sie ist heiß und fürchterlich, schon darum sollten wir Menschen voreinander so erfüchten, so nachdenklich, so liebend stehen wie vor dem zur Hölle. Verlassen sind wir doch wie verirrte Kinder im Wald. Wenn du vor mir stehst und mich ansiehst, was weißt du von den Schmerzen, die in mir sind? Und was weiß ich von den deinen? Was wüsstest du von mir mehr als von der Hölle? Wenn dir jemand erzählt, sie ist heiß und fürchterlich, schon darum sollten wir Menschen voreinander so ehrfürchtig, so nachdenklich, so liebend stehen.